Mündliche Prüfung, Übungstest 1, Einzelprüfung. Guten Tag, ich bin Sabine Beiler und das ist mein Kollege Herr Vincent Kaufmann. Guten Tag. Guten Tag. Und wie heißen Sie bitte? Ja, mein Name ist Samra Rai. Und woher kommen Sie? Ja, ich komme aus Indien, aus dem südlichen Staat, ja. Aus welcher Stadt kommen Sie da? Bangalore, vielleicht kennen Sie sie? Ungefähr weiß ich, wo es liegt. Ja. Aha. Und Sie lernen Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch, weil ich es für meinen Beruf brauche. Ich bin eine Ingenieurin für die Softwareentwicklung und je besser ich Deutsch kann, desto besser verstehe ich es auch. Weil ich auch für eine deutsche Firma arbeite. Ah ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Richtig. Sind Sie da oft in Deutschland? Nein. Das ist interessant. Warum müssen Sie dann Deutsch sprechen? Nein, ich muss nicht. Ich habe schon die Grundkenntnisse und das reicht. Deutsch hat mich jetzt so interessiert und ich wollte aus persönlichen Gründen es weiter erlernen. Und warum machen Sie die Prüfung? Die Prüfung ist ein Teil meines Studiums und das ist von dem Goethe-Institut und deshalb und ich mache das, weil ich mir selber auch beweisen kann, dass ich ja zu einem gewissen Grad jetzt angekommen bin und es vielleicht bestehen kann. Gut. Ja. Dann kommen wir zum ersten Teil der Prüfung. Sie haben ein Thema vorbereitet. Welches Thema? Ja, mein Thema lautet das Leben in den Großstädten. Gut, dann hören wir jetzt Ihren Vortrag. Also ich aus persönlicher Erfahrung weiß es ganz genau, dass die Menschen, die aus den kleineren Städten oder auch aus den Dörfern kommen, das große Los in der großen Stadt ziehen möchten. Was ist eigentlich in der großen Stadt? Man fragt sich, so was ist das in der großen Stadt? Also für jedermann bedeutet es viel Geld zu verdienen, eine angenehme Wohnung mit modernen Geräten, Markenkleidung, die den Lebensstil wiedergeben, ein schickeres Auto und natürlich auch die große Liebe vielleicht. Ja, und dabei übersieht man, dass mit einer Großstadt auch gesundheitliche Schäden, Lärm und ständiger Stress verbunden sind. Trotzdem steigt die Anzahl an den Einwanderern oder Zuwanderern immer mehr an. Warum ist das so? Man fragt sich das immer wieder, warum das so ist. Und warum, was spricht für die Großstadt? Wie schon aufgezählt oder wie schon vorher erwähnt, ist das viele Geld in der kürzeren Zeit an der ersten Stelle. Also die Karriere machen, eine Karriere machen. Und dazu addiert man auch natürlich das Lebensstil auf jede Art und Weise. Und jetzt, wenn ich jetzt so überlege, und was spricht dagegen? Also was möchte man in einer Großstadt zum Beispiel nicht? Also die gesundheitlichen Schäden, Lärm und Stress merkt man erst nachhinein. Und wie passiert so etwas? Die Großstadt ist vergleichbar mit einer Welle, also die in sich alles hineinnimmt, wenn man auf sich nicht aufpasst. Also wenn man jetzt nicht auf die Gesundheit aufpasst, wenn man jetzt nicht auf den Beruf aufpasst, dann erlebt man sein großes blaues Wunder. Also keine Seele berührt es, wenn sie jetzt allein sind, in welchem Zustand sie sind. Und keiner kommt dann zu ihnen, da macht das viele Geld ihnen auch nichts aus. Sie sind da ganz allein und das kommt auch mit einer Großstadt. Also wenn ich jetzt von den Großstädten rede, rede ich von all den Großstädten, die jetzt auf dieser Welt vorhanden sind. Sei es jetzt Tokio oder sei es jetzt meine Stadt, Bangalore oder auch Berlin oder auch New York. Das sind alles Großstädte, die was vieles versprechen, aber wie ich schon vorher gesagt habe, sie kümmern sich auch nicht um einen, wenn man allein ist. Und das ist in meiner Heimat auch ganz genauso. Das spricht überall auf der Welt genauso. Ich persönlich, also da ich in einer Großstadt aufgewachsen bin, ich liebe die Großstadt. Und obwohl ich weiß, dass die Großstadt sich jetzt nicht um mich kümmert, bin ich aber ganz vorsichtig und ich kümmere mich um meine Gesundheit. Und ich sehe auch dazu, dass ich, was ich von einer Großstadt herausnehmen möchte oder was ich von einer Großstadt profitieren möchte, das tue ich. Und ich lasse der Großstadt nicht, also die großen Wellen nicht, auf mich hineinwirken. Dankeschön. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Prüfung. In diesem zweiten Teil der Prüfung sollen Sie mit meinem Kollegen Herrn Kaufmann diskutieren, wie Sie einer Kollegin oder einem Kollegen, die mit einer Tochterfirma nach Deutschland kommt, helfen können, einen passenden Kurs zu finden, um Deutsch zu lernen. Also, ich könnte der Kollegin einen Fernlernkurs in ihrer Heimat empfehlen. Was glauben Sie, was würden Sie da darüber sagen? Ja, das ist eine von vielen Möglichkeiten, nicht? Ja. Richtig. Aber mir fällt jetzt auch ein, dass vielleicht ein Unterricht bei einem Privatlehrer doch auch viel besser wäre. Also wenn man es sich erfordern kann, dann glaube ich, dann würde ich ihr empfehlen, sich bei einem Privatlehrer zu unterrichten zu lassen. Ist damit gemeint Unterricht bei einem Privatlehrer in der Heimat? Ja, also ja, ich würde sagen, so mal die Grundkenntnisse schon mal vorauszulernen. So, wenn man da einen Privatlehrer hat, der Deutsch gut kennt oder die deutsche Sprache besser beherrscht, dass man einfach mit ihm mal so privat vielleicht die Grundkenntnisse so auflernt? Ja, der Vorteil ist, dass man bei einem Privatlehrer die Lernzeit selbst bestimmen kann, wenn man gerade genug Zeit hat. Ja, richtig. Dagegen bei einem Kurs, zum Beispiel der erste Einvorschlag, der klassische Vorschlag, Unterricht in der Klasse, da ist man auf die Kurszeiten angewiesen, nicht? Ja, das ist richtig, aber ich glaube, für eine Kollegin würde ich nicht empfehlen, dass sie in einer Klasse jetzt schon vorher an einem Klassenunterricht teilnimmt, weil ich glaube, ich persönlich denke, also wenn ich mich jetzt in ihrer Situation einsetzen sollte, dann glaube ich, vielleicht mal die Grundkenntnisse ganz einfach zu erlernen, was ich auch von einem Multimedia-Kurs, also aus dem Computer, aus dem Internet erlernen kann. Glauben Sie das nicht? Ja? Sicher. Das Problem ist natürlich auch, dass so Klassenunterricht normalerweise zu langsam vor sich geht, nicht? Ja. Das ist doch so. Das heißt, normalerweise, wenn jemand das für den Beruf lernt, will jemand doch eine schnelle Möglichkeit finden. Ja, aber wir reden ja hier von einer Kollegin, die in einer Tochterfirma arbeitet und sie kommt jetzt nach Deutschland und ein bisschen die primären Grundkenntnisse, das ist wichtig. Aber das Spätere kann sie auch hierher, wenn sie nach Deutschland erstmal ankommt, von der Firma oder auch privat sich unterrichten lassen an einer Klasse, so an einem Unterricht teilnehmen, an einem Sprachinstitut vielleicht. Also was glauben Sie, also was denken Sie? Ich meine, dass die Vorbereitung in der Heimat wichtig ist. Ja, ich glaube, sind wir uns da so einig? So? Ja, wir sind uns einig, dass diese Vorbereitung aber auch nicht zu lange, sondern ganz intensiv sein muss. Richtig. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und die Grundkenntnisse ganz einfach beherrschen und dass man sich so verstehen kann. Und dass man sich nicht wie ein Außenseiter hier vielleicht in das fremde Land sich so fühlt. Ja. Ja. Das heißt, in einem ersten Teil die Grundkenntnisse schnell. Aber was wäre dann die beste Methode in der Heimat, diese Grundkenntnisse zu erwerben? Also ich würde entweder sagen, einen Unterricht, also wenn man die Zeit hätte, sollte man vielleicht einen Grundkurs sich an einem Sprachinstitut sich einschreiben lassen oder wenn man keine Zeit hat, da man ja auch berufstätig ist, vielleicht sich gleichzeitig einen Multimedia-Kurs einfach zu sich nehmen und darauf konzentrieren, weil man ja den Multimedia-Kurs wann auch immer beliebig nach ihrer Zeit, also kann man es erlernen, man muss ja nicht irgendwo hinfahren dann. Das ist richtig. Aber sehen Sie, ich habe mal so etwas in einer anderen Fremdsprache gemacht und ich muss sagen, wenn man nicht genug Selbstdisziplin hat, durchzuhalten, hört man mit viel Optimismus nach 2 Wochen auf. Ich glaube, 2 Wochen sind immerhin eine gute Zeit. Also 2 Wochen, also wirklich, Ich denke, 2 Wochen sind gut genug und um die Grundkenntnisse, das Hallo und wie geht's und ich möchte, das ist gut genug, glaube ich. Ja, und das weitere Deutsch lernen wäre dann in Deutschland, wenn sie bei der Firma ist. Richtig, richtig. Ja, da stimme ich Ihnen richtig, also ganz, ich stimme Ihnen zu und ich würde meiner Kollegin oder der Kollegin auch nur empfehlen, erstmal die Grundkenntnisse zu erlernen, aber dann hier in Deutschland doch einen Kurs zu besichtigen und intensiv auch wirklich daran teilnehmen. Meinen Sie dann so auch in Deutschland dann einen Einzelunterricht? Ja, ich würde, nein, keinen Einzelunterricht. Ich würde dann aber dann einen Unterricht in der Klasse an einem Sprachinstitut empfehlen. Weil da findet man mehrere Ausländer, die in der gleichen Situation sind und dann verhält man sich, vielleicht hat man keine Hemmungen und dann kann man auch vielleicht ohne Hemmungen Fragen stellen und die Lehrerin versteht ihnen auch, sie auch besser und dann klappt es. Das heißt, über soziales Lernen ist ja, das besser, ja, ich würde sagen, das soziale Lernen ist sehr wichtig, ja. Ja, denn bei einem Multimedia-Kurs kann man das nicht machen. Lernt man nicht so gut das Sprechen, nicht? Ja, richtig. Ja. Aber wir wollen diesen im Multimedia-Kurs ja auch nur für den Anfang empfehlen. Ja. Also, ich glaube, so, da sind wir uns einig. Gut, was wollen wir ihr jetzt empfehlen? Was ist unsere Entscheidung? Ich persönlich und ich glaube Sie auch, so wie ich jetzt miterfahren habe, möchten Sie ihr auch den Multimedia-Kurs für den Beginn empfehlen, aber dann erst, wenn sie in Deutschland ist, vielleicht sich an einem Unterricht in einer Klasse, in einem Sprachinstitut sich einschreiben lässt und dann Deutsch und auch die deutsche Kultur kennenlernt. Mhm. Ja? Genau, das schreiben wir ihr. Ja, wirklich, okay. Gut. Vielen Dank, Sie haben sich entschieden. Damit ist die Prüfung zu Ende. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Deutsch und auch für die Prüfung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.